Wann ist mein Einsatz? Wann ist mein Einsatz? Wann ist mein Einsatz? Wann ist mein Einsatz? Ah! Wann ist mein Einsatz? Wann ist mein Einsatz? Wann ist mein Einsatz? I don't take K, that's not for me. Radio 226 von Raum 226. Und now we have Socio-Political Movement von Kapitel. Und einen schönen revolutionären guten Tag, Kameraden. Wenn ihr noch nicht unsere physiopolitische Gymnastik mitgemacht habt, aber natürlich diese nützlichen Movements gerne machen wollt, heute ist der perfekte Tag dafür. Und es ist immer gut, zwischendurch eine Pause zu machen. Unsere Übungen machen eure Körper fit für die großen Demonstrationen. Und sie sind eine gute Vorbereitung für den kommenden Aufstand. Wir erklären euch jede Übung anschaulich, damit es leicht für euch nachzumachen ist. Gerade stehen. Bereiten Sie sich vor, auf die Stelle zu laufen. Die Fersen zusammen. Die Fußspitzen getrennt. Aufrecht stehen. Hals strecken. Kopf gerade. Schultern runter. Einatmen. Während des Laufens bleiben Sie mit Ihrem Körper genau in dieser Position. Aber dabei immer schon entspannt sein. Einatmen und mit dem schönen Gedanken über die Revolution, Marsch! Eins, zwei, drei. Und links, zwei, drei. Und rechts, zwei, drei. Die Knie ein bisschen höher. Und noch höher. Und den Rücken immer gerade. Beenden wir unsere erste Übung mit tiefen Ausatmen. Jawohl! Diese Übung hilft euch, bei den langen Demos ausdauernd zu marschieren und nie müde zu werden. Jetzt eine Übung zur Steigerung der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist immer nützlich, damit wir nicht angekesselt werden. Mit dem linken Bein einen kleinen Schritt zur Seite. Die linke Hand zur Seite, die rechte hinter den Kopf, 1. Linke Hand hinter den Kopf und die rechte zur Seite strecken, 2. Einen Schritt mit dem rechten Bein und die Hände wechseln, 3. Rechte Hand hinter den Kopf, 4. Arme fallen lassen, 5. Machen Sie gerade so weiter und natürlich immer dabei lachen. Die nächste Übung hilft uns, unsere Forderungen mit der ganzen Kraft unserer Gefühle vorzutragen. Auf Kommando 1. Eine Faust hochreißen und die Wirbelsäule dabei lang machen, um unsere volle Begeisterung für die Sache zum Ausdruck zu bringen. Habt ihr schon einmal ausprobiert, wie befreiend ein richtiger Urschrei wirken kann? Nein? Dann tun wir es jetzt gemeinsam. Es kostet nur ein klein wenig Überwindung. Damit es ein richtiger Urschrei wird, müsst ihr nicht nur einfach schreien, ihr müsst dabei ausatmen. Wollen wir es versuchen? 3, 2, 1. Übung ist für die Schnelligkeit, damit wir schnell unseren Einsatzort ändern können. Auf den ersten Schlag machen wir eine 180-Grad-Drehung. Auf den zweiten Tag rennen wir so schnell wie möglich auf der Stelle. Auf den dritten Tag drehen wir uns wieder um 180 Grad und auf 4 noch schneller auf der Stelle rennen. Wir beenden. Wir beenden unsere Übung mit langsamem Einatmen und tiefem Ausatmen. Unsere nächste Übung zur Schlagstockabwehr. Beine auf der Schulterbreite positionieren, die Hände vor die Brust bringen, die Fingerspitzen auf Höhe des Gesichts berühren sich leicht. Ellenbogen ein wenig seitlich hochziehen, die Hände zu Faust ballen, die Hände mit Kraft zu Faust ballen und abwechselnd beide Arme nach vorne ausstrecken. Jetzt beide Hände wieder zur Brust bringen, die Fäuste öffnen, die Hände fallen lassen und ausschütteln. Lachen Sie dabei? Mag Sie diese Übung glücklich? Ja oder nein? Ich höre Sie nicht. Ja oder nein? Die sechste Übung. Den rechten Arm im rechten Winkel nach vorne strecken, die linke Hand so hoch wie möglich nach hinten strecken, mit der linken Fußspitze bis an die rechte Handfläche hoch. Und jetzt wechseln. Die siebte Übung. Hüpfen auf der Stelle. Zweimal auf dem linken Bein, zweimal auf dem rechten und so immer abwechselnd dabei das freie Bein weit hochziehen und wieder lachen dabei. Die Übung Nummer 6 und Nummer 7 haben wir für körperliche Ausdauer beim Widerstand gemacht. Unsere letzte Übung ist für Ihre Koordination in der Gruppe. Together we are power. Gemeinsam sind wir stark. Hacken Sie sich beim Nachbarn ein, nehmen Sie einen Schal und binden Sie Ihren rechten Fuß mit dem linken Fuß Ihres rechten Nachbarn zusammen. Binden Sie Ihren linken Fuß mit dem rechten Fuß Ihres linken Nachbarn zusammen. Nun, Sie sind Sie eine richtige Kette. Jetzt heben Sie jedes zweite zusammengebundene Beinpaar und machen Sie den ersten Schritt. Dann die anderen Beine zum zweiten. Dann immer abwechselnd. Und Marsch! Wie immer beenden wir unsere Übungen mit einem Wechselbad. Damit bereiten wir uns optimal auf die Wasserwerfer vor. Jeden Tag üben macht sie körperlich und seelisch fit. Und wie schon die alten Römer sagten, no pasaran. Back to reality, because here's two guests from Vienna who don't want to have their names, their identities revealed. Actually, there are three because they also have an animal with them, but also the type of animal will not be revealed. Don't speak. The technical setup is about to be accomplished. One thing I like about the radio is makes you feel as if you're in another realm, maybe in the aftermath of a disaster. Lying in the bath, listening to reports from a country you can't leave to because your homeland is destroyed. Actually, for me, it's some different. It makes me feel as if I'm a cyborg. In what way? Because of all these buttons, and when I press, my voice is something different or not there. Look how this beat comes out of my mouth. Animal, play some music. Closed eyes operating the computer. At least something's happening. His art council application, which he is while he's playing music, accomplishing there. CV for a new life and a future with more money. Who's who? What's what? Hier, der euphorische Flughafen kommt nicht an den Start. Das ist wie in echten Berlin. Rein in die Institution, raus aus der Institution wird gesucht. 2 Stunden Kollektiv. Inzwischen mir, dir, wir uns. Das wird das Geräusch sein, geht in eure Ohren. Transformation! Oder niederbrennen wird geschrien, geflüstert und gesungen. Und zwar jetzt. Hallo, die anderen sind. Hallo. An. Hallo. Hallo. Guten Tag. Willkommen. Euphorischer Flughafen, no happy future. Euphorischer Flughafen, no happy future. Geht jetzt los. Der freie Fall ins Nichts. Kumpelkunst. Verloren zwar, aber eben nicht hoffnungslos. Rein in die Institution. Raus in die Institution. Rein in die Institution. Zumindest mit dem Wissen über die Verstrickungen im Hintergrund der ästhetischen Warenwelt. Akademie und Protest. Was war denn da 2009? Und meine Cousine fragt mich. Du glaubst doch an das Kollektiv? Aus dem Irgendwo, nirgendwo zwischen München, Wien, Berlin, in Hamburg. Rein in diesen Radio. 2 Stunden Kollektiv im Zwischen. Mir, dir, wir, uns mit Christian und mir. Da sag ich mir, hättest du bloß diesen Tag verpennt. Version 1. Ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Studierende können freiere / andere Bildungsvorstellungen entwickeln. Bildung muss unabhängig vom Finanzkapital begriffen werden. Kein Kopf zerbrechen. Diese Gebühren sind nicht angebracht. Wir müssen nur zusammenhalten. Version 2. Sinn und Unsinn der Reform, Politik, Brille und Go. Wir glauben nicht an diese Form der Hochschule. Die Situation ist unerträglich und muss beendet werden. Studierende, wir fordern euch zum Rücktritt auf. Und tschüss. Version 3. Die fetten Jahre sind vorbei. Ihr habt sie doch mit umgebracht, ihr Schweine. Freud muss um die finanzielle Phase erweitert werden. Menschen aller Couleur, vereinigt euch in der kollektiven Zukunftsangst. Studiengebühren ist doch kein Problem. Kann ich ja mit dem Dispo zahlen. Reis und Polenta können wir uns alle noch leisten. Version 4. Wir werden euch überleben. Ende gut, alles gut. Schrägtrick Select von Instituti Roprock. Und das davor war GTA Hoffmann. Und jetzt kommt eine kleine Vorstellung vom Salon in München von Isabel. Who? Salon is a room auto-organisé. We are a collective coherency, a room and a space within the Academy of Fine Arts Munich, born during the student protests in autumn 2009. Students of different universities squatted several rooms in the Academy in Munich. Salon is the name of the room which we gained through the act of squatting. Since then, seminars were held, different groups gathered around topics of politics and ways to organize protest. Communication with other protesters, genders, representation in the institution against the institution, which content, which form against representation. Against representation. Against representation. So toll war. Jetzt hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus GTA Hoffmanns Live-Set. Drei super Musiker, die das alles live eingespielt haben. Und hier jetzt ein kleines Interlude. Ich habe auch den Reader auf dem Wagen mitgenommen gestern. Ach. L'étude malheureuse, Salon. Die Schwierigkeit des Scheiterns ist nicht das Scheitern selbst, sondern dessen Vereinnahmung. Um mit dem Tatsächlichen zu brechen, sind wir als Geheimnisträger nur uns selbst gegenüber verpflichtet. Salon. L'étude malheureuse 1. Analyse, Zukunft. Was ist passiert? Die Proteste Ende des Jahres hatten den betriebswirtschaftlichen Marsch des Bildungssystems scheinbar aus dem Takt gebracht. Doch die kapitalistische Gesamtkomposition drängte den anfänglich schönen Krach zurück ins hermetisch abgeriegelte Thema der permanenten Employability. Dabei wird klar, dass die prekäre Situation des Bildungssystems kein Fehler irgendeiner Reform ist, sondern überlebenswichtiger Dauerzustand für eine flexible, expansive Verwertungslogik. Die verzweifelte Wertschätzung legitimer Kritik und die hysterische Geste der Beschwichtigung offenbaren umso mehr die Uneinlösbarkeit des kapitalistischen Heilversprechens. Was als Bewegung verkauft wird, ist nur rasender Stillstand der Ideen. Was als Bewegung verkauft wird, ist nur rasender Stillstand der Ideen. Was als Bewegung verkauft wird, ist nur rasender Stillstand der Ideen. Rasender Stillstand der Ideen. Die Intensität und Analyse der Situation erfordern eine Strategie zu wählen, die sich den vereinnahmenden Prozessen entzieht. Statt einer extrovertierten Position erscheint uns eine ständige Bewegung im Verborgenen attraktiv. Von hier aus kann ein Widerstand agieren, der den Versuch einer konsequenten Form wagt. L'étude malheureuse 2. Akademie der tausend Tränen, die dich lähmen. Wahnsinn, Wahnsinn, was denkst du denn? Wahnsinn, Wahnsinn, was denkst du denn? Alles ist gut. Wahnsinn, Wahnsinn, was denkst du denn? Alles ist gut. Du hast keine Versuche, die irgendein weiteres Gefühl von einer ähnlichen Art und Form provozieren können, mehr. Wir haben alles schon tausend Nächte Provinz der Geldblütigen belassen. Oder sind es immer noch die gebrochenen Versprechen der Verräter und der Ficker der heiligen Wende, die uns von Neuem die große Freiheit verkünden? Es hatte den Anschein, dass wir nicht diejenigen waren, die die dümmsten Texte immer besser schreien konnten. Na, kapierst du's? Nein, beschreiben wir die Haltung, die diesen Versuch, Analyse, Zukunft, was ist passiert, zu beschreiben versucht? Oder sollte man immerwährend behaupten, dass es um Erwartungen geht? Jetzt sind wir wieder bei Null, nämlich. Gib mir mal die Zigarette, das ist nämlich auch gut. Das objektive Resultat der Revolution war die Schaffung normaler Bedingungen kapitalistischer Ausbeutung. Die soziale Mechanik des historischen Prozesses aber hat dazu geführt, dass die Bedingungen, die die Herrschaft der Bourgeoisie von den Plebs, der Straßendemokratie, den Sans-Culotten, geschaffen wurden. We are sorry, but this is how we learn. Unter dem Schorf des ewigen, langweilenden Eurotausches juckt es. Viele wissen, dass es keiner weiß, was darunter liegt, sonst würden wir nicht kratzen. Das ist das Einzige, was uns am Scheitern interessiert. Da sehen wir die Schönheit des Scheiterns. Eine Theorie ist so gut wie das, was man mit ihr machen kann. Improvisation oder Improvisation is the practice of acting, singing, talking and reacting. Acting, singing, talking and reacting. Of making and creating in the moment and in response of the stimulus of one's immediate environment and inner feelings. The fusion of awareness and understanding brings the practitioner to the point where he or she can act with a range of options that best fit the situation, even if he or she never experienced a similar situation. Erstens, im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Improvisation den spontanen praktischen Gebrauch von Kreativität zur Lösung von auftretenden Problemen. Zweitens, eine bekannte Größe auf diesem Gebiet war etwa Hans-Joachim Kuhlenkampf, dem es gelang, seine Fernsehshows teilweise um Stunden zu überziehen, ohne sein Publikum zu langweilen. Drittens, in der Organisation der Betriebswirtschaftslehre verwendet man den Begriff der Improvisation in Zusammenhang mit fallweise ungeplanten Regelungen. Viertens, a classic example of improvisation was the improvisation of carbon dioxide scrubbers with the materials on hand during the Apollo 13 space mission, the failed mission. It was the failed mission. Also spüren wir mit Skepsis den echten Brüchen nach. Von Boys enttäuscht bis Zink, von romantischen Positionen angepisst, schicken wir die Ideale der Avantgarde als Schatten unseren Feinden entgegen. Wie stehen sich Versuch, Scheitern und Erfolg gegenüber? Den Versuch bedingen weder Scheitern noch Erfolg, noch der Erfolg des Scheiterns. Es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt? Es gibt kein Problem, weil es keine Lösung gibt. Das grundsätzliche, schon im Ursprung unverhandelte, auf Weinerlichkeit herauslaufende, erhabene Scheitern ist strategisch. Was sich dir oft mit einer Wahrhaftigkeit cool aufzwingt, ist nichts, was außerhalb alter Verarschen liegt. Das ist nichts, was außerhalb alter Verarschen liegt. Die vertraute, stinkende Geborgenheit ist der goldene Käfig, an dessen spiegelnden Gittern wir uns die Zähne ausbeißen, sofern wir uns noch nicht selbst zerfleischt haben. Scheitern. L'étude malheureuse 3. Angepisst. Haltung. Nachtsuchen. Akademie. Akademierechte. Schatten. Übereinkunft. Situation. Versprechen. Verarschen. Theorie. Zerfleischen. Environment. Sprachgebrauch. Übereinkunft. Leben. Schweigen. Provinz. Strategisch. Bedingung. Versuch. Rechte. Schönheit. Behauptung. Schönheit, Behauptung, Ausbeutung, Leben, Bedingungen, cool, Schlag, Publikum, Mission, Kritik, Gesten, Singen, Probleme. Bourgeoisie. Schlimm. Apollo 13. Texte. Scheitern. Scheitern. Scheitern. Scheitern. Theorie. Mission. Gefühl. Brüche. Versuch. Range. Cool. Angepasst. Probleme, Geldblut, Brüche, Environment, Schatten, Freiheit, Bitter, Erfolg, Situation, Texte, Provinz, Bourgeoisie, Dauer, cool. Arrangieren. Rotausch. Situation. L'étude malheureuse 4. Zerschlagene Steine und stehe still. das Leben. Und so lebe mein Schritt auf das Unsprechbare zu. Gemeinsam, da das ich stehe und mich stelle mich. Das war E und C and the Color in Between mit Sandalen für den Sommer. Und vorher die Etude Malheureuse von Salon. als nächstes kommt ein Song von den Laser Parents. Ja, die Laser Parents. Böden sauber machen. Wow. Wow. Erzkapitalistisches Destillat. Selbstausbeuterische, kreativ prekäre der Industrienationen vereinigen sich mit wohlstandsfanatischen, prekären Massen der armen Länder und ziehen in den Krieg gegen die paramilitärischen Verteidigungsroboter-Heerscharen der weißen Oberschicht des Westens. The brand called you. Hallo. Hallo? Dauerkonkurrenz der nackten Leben, Dauer-Style-Analyse, Hypochondria-Paralyse, Gangbang, Perplexionssystem. Baller, baller, böse, baller, baller, böse, baller, baller, böse, baller, baller, böse, baller, baller, böse. Lifelong Burning, Illusions, Diarrhoe vielleicht. Katastrophischer Potenzialeigendünkel, fliegt nach Bangkok, über transzendenter Quick-Eating-Leistungskontrolle. Ach nein. We are selbstorganisierter Empowerment Soft Skill. Alles wird gut. Unterwerfung oder Widerstand und wenn wogegen in the Battlefield of Tarnung und Täuschung. Herzklopfen für das Wohl der Menschheit. Der Universität. Ich glaube dir kein Wort mehr. Gestern schon, da sah ich dich, wie du am Wurstladen standest und mich anschautest, so als ob ich Einstein wäre. Das ist total unberechtigt, denn mein IQ liegt gerade mal bei 25. Also schau sofort weg. Wenn du nicht wegschaust, muss ich dir leider das Messer... Nein, Gewalt ist nicht gut. Wenn du nicht wegschaust, muss ich dich leider schubsen in den größten Fettkübel der Welt. Also bitte, mach dein Ding, aber ohne meine Hilfe. Stopp! Als nächstes kommen die Schreie gegen die Studiengebühren, die 2007 aufgenommen wurden. Da wurde gegen angeschrien und die Schreie dauern an. Scheiße, ich kann mir das Studium nicht mehr leisten. Aua. Ich dei, jo! Aua. Aua. Oh. Aua. Ah. So, hallo? Das waren jetzt viele Schreie aus Hamburg gegen die Studiengebühren. Davor lief ein Stück von Ernetto Brutto und die Knete. Davor ein Stück von IC and the Colors in Between. Und jetzt kommt ein Musikstück von David Postel, etwas Ruhiges aus Wien. Viel Spaß. Down to the river to watch it flowing. I sat up on a tree to feel it growing. I smelled the breeze that was a blowing. But was I ever there at all? Were you ever there at all? I looked at the sky to face the sun glowing. I heard the sound of a wave that was a moaning. Kindle my dreams, cause my world was frozen. But was I ever there at all? Were you ever there at all? I play this song with my mind a roaming. I sing it to you so you get to know me. Yeah, I came upon this road, but I know when to go to. Was I ever there at all? Were you ever there at all? Time I was so outspoken. Well, I'm silent now, but I'm still hoping to return to my hometown beyond the snow hills. But was I ever there at all? Were you ever there at all? Von David Postel aus Wien. Und wo wir gerade in Wien sind, gibt es ein Interview mit Joanna, die uns was über die Studierendenproteste 2009 in Wien erzählt. Joanna war 2009 bei der Besetzung der Akademie der Bildenden Künste in Wien dabei. Und wir haben ihr an einem lauen Abend ein paar Fragen dazu gestellt. Joanna, wie ist für dich die Besetzung losgegangen? In der Vorlesung Entwicklungssoziologie habe ich mich schrecklich gelangweilt, als plötzlich Menschen den Raum betraten und an die Tafel des Vorlesungssaals schrieben, die Akademie der Bildenden Künste ist bis Donnerstag besetzt. Das habe ich sogar noch in meinem Notizblock stehen. Das ist meine letzte Notiz für dieses Semester gewesen. Ich habe dann zu einem Freund, zu einem Kollegen zu mir gesagt, hey, Alter, wir gehen da jetzt hin. Was ist deiner Meinung nach aus der Protestbewegung 2009 entstanden? ist da ein politischer Raum entstanden, der mir beigebracht hat, dass ein Raum nicht physisch besetzt sein muss, um besetzt zu bleiben. Also selbst jetzt, wo die Aula der Akademie der Bildenden Künste schon seit langem nicht mehr besetzt ist, hat es einen politischen Freiraum geschaffen, in dem Dinge plötzlich möglich waren, auszusprechen, sich zu überlegen, neu zu definieren. Daraus sind ja auch voll viele verschiedene andere politische Bewegungen entstanden, wie antikapitalistische Proteste oder antirassistische Proteste. So das Gefühl, dass Dinge möglich geworden sind, ja? Dass man nicht nur irgendwie sich zurechtfinden muss in dem Leben, in dem man lebt, mit den Verhältnissen, die da sind, sondern plötzlich das Gefühl, wow, ich kann was machen und ich kann Dinge verhindern, vielleicht nicht längerfristig, aber zumindest kurzfristig. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um ein Bewusstsein zu kriegen, politisch arbeiten zu können. Wie wurde die Besetzung aufgelöst? Ja, dann im Dezember, Ende Dezember natürlich, als ganz viele Leute nach Hause gefahren sind, so Weihnachten und so ein Scheiß, ja, waren dann nicht mehr viele Leute präsent, physisch präsent. Und das Rektorat hat dann diesen Moment strategisch genutzt und hat dann diese paar Hanseln, also 3 oder 4, dann räumen lassen von der Polizei Ende Dezember. Und ganz viele von uns haben das halt von den Orten, an denen sie auch immer waren, beobachtet und sich gedacht, scheiße, wieso bin ich nach Hause gefahren? Die Hauptuni war voller obdachloser Menschen, die bei Minusgraden auf die Straße geworfen worden sind. Und so hat das Ganze eigentlich sein Ende gefunden. Und die Leute waren dann auch nach Monaten ausgebrannt. Und man hat sich selbst ausgebeutet über Wochen und Monate hindurch, stundenlang, ohne Ende. Und dann war man auch an dem Punkt, als es geräumt war, so, hey, wir können alle nicht mehr. Wir können alle nicht mehr, weil wir auch merken, dass diese Art von Protest enorm viele Ressourcen frisst und gleichzeitig extrem ineffizient ist, ja. Weil die Aula zu besetzen, in der Aula finden keine Vorlesungen statt, ja. Das ist eigentlich ein symbolischer Akt. Und solche symbolischen Akte machen nur Sinn, wenn du dadurch eine Masse mobilisieren kannst. Ja? Sonst machen sie überhaupt keinen Sinn. Also da hat das Audimax vielleicht mehr Sinn gemacht, weil die Vorlesungen eben verlegt werden mussten in externe Räume, die angemietet werden mussten, die natürlich hohe Kosten zur Folge hatten und das Rektorat ein Interesse daran hatte, den Raum wieder benutzen zu können. Welche Frage ist für dich übrig aus dieser Zeit? Wie kann man sich verweigern, ohne sich selbst oder seine Existenz aufzugeben? Weil ich glaube, das passiert relativ schnell. Andererseits ist natürlich so eine völlige, ständige Bereitschaft zu kämpfen, auch ein Schritt dazu, sich selbst aufzugeben. Als Beispiel können wir auch die Studierendenproteste hernehmen, wo ich irgendwann rund um die Uhr auf der Uni war und besetzt habe und mich organisiert habe und diverse Sachen gestartet habe und irgendwann einfach nicht mehr arbeiten. Dann gab es kein Geld. Dann wusste ich, wie ich die Miete bezahlen soll bei mir zu Hause, wo ich nie bin. Okay, in der Uni gab es Volksküche, das heißt, ich habe wenigstens irgendwas zum Essen bekommen. Aber alle anderen Strukturen und auch so zwischenmenschliche Freundinnenschaften, die nicht Teil sind von diesen Besetzungen, fangen an einzugehen. Aber ich meine, das klingt jetzt alles so negativ, aber im Endeffekt ist doch ein echt starker politischer Wille entstanden, der vielleicht nicht von urvielen getragen wird, weil ganz viele wieder zurück in ihr bürgerliches Leben gegangen sind, aber doch von einigen sehr entschieden. Und das merkt man auch dadurch, dass die Polizei so repressiv gegen bestimmte Leute vorgegangen ist dann, ja. Also das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, die haben diese Protestbewegung überwacht rund um die Uhr, ja. Also die hatten großes Interesse, das einzudämpfen, weil hätte nämlich der gesamtgesellschaftliche Anspruch funktioniert, ich glaube, dann hätte sich echt was bewegt, ja. Und es war von Seiten der Medien und von Seiten der Bullen ein sehr großes Interesse daran, das wirklich nur auf diesen universitären Bereich zu beschränken. Ganz großer Anspruch auch von den Uni-Protesten war, es gibt keine Hierarchie, es gibt keine Sprecherinnen. Es ist ein kollektiver Protest, der niemanden braucht, der ihn oder sie repräsentiert. Und das haben die Bullen nie begriffen. Sie haben natürlich immer nach den Anführern gesucht, nach der Gruppe, die das Ganze leitet oder irgendwie anspornt. Und die gab es nie. Und deswegen waren sie auch so total verwirrt und haben dann Leute eingeknastet und ja, das haben die Bullen nie begriffen mit den Hierarchien und vielleicht hat die eine oder andere oder der eine oder andere an seine eigenen Erfahrungen der Proteste 2009 gedacht. Jetzt kommt Kichererbsen von Fuchs und Hahn. Kichererbsen, Dinkelcracker, Hirsekörner, Trüffelschlemmer, Krümelteller, Schnitzel essen, Pizza, Bäcker, Fisch, Entgräten, Spritzer, Lätzchen, Zwiebel, Tränchen, Viertelhälfte, Bitterkäse, Winzersäfte, Mischgetränke, Pinkelbecher, Prickelperlen, Mittagsschläfer, Küchenwecker, Klingelterzen, Mietskaserne, Quietsche, Entchen, Ringelsöckchen, Kinderbäckchen, Kikaseppen, Krippenplätze, Kita-Stätten, Zimmermädchen, Flickenteppich, Zickzacknähte, Kirschkernsäckchen, Mickerpflänzchen, Ginsterblättchen, Giftgrasierten, Ritscher, Stellplatz, Grimmig, Plättchen, Spiegelscherben, Miezekätzchen, Pinsche, Herrchen, Wintergärten, Himmelwärmer, Pickupkerle, Titten, Ärsche, Lippen, Herpes, Pickelfresse, Brillenstärke, Winkansätze, Kifferpärchen, Schlimmbadärzte, Flimmerhärchen, Schiebertänze, Spicker werfen, Linkversender, Wichser, Nerven, Rippen, Schmerzen, Spirochärten, Hirntuberkel, Grippewelle, Fieberzäpfchen, Briefumschläge, Giftgasnäschen, Gitterstäbe, Hitlerbärtchen, Siegermärsche, Schicksalsschläge, Schriftgelehrte, Bibelverse, Hirtenstöcke, Christenschäfchen, Ritzerschmetter, Fischernetze, Finderlöhne, Sittenwächter, Sinnesschärfe, Friedensengel, Sünderbänkchen, Wittensteller, Richtung Klettern, Himmelszelte, Zwischenwelten, Zielgedränge, Lieblingsplätze, Hinterwäldchen, Inselstrände, Mittelmeere, Binnenhäfen, Schieferberge, Sieben Zwerge, Litfaßmärchen, Glücksradärger, Wirtschaftsbanker, Siegertreppchen, Glitzerschärpe, Gipfeltreffen, Zwinkerfältchen, bitte gerne Schlips getreten, miese Peter, linke Hände, Tischler, leere Niederschmettern, Riester, Rente, Tickerl, Fälscher, Spinnenfänger, Zwitterwesen, Fliegenschwärme, Zitter, Elchen, Killerwespen, Zwitscher, Lerchen, Schimmel, Pferde, Tiger, Becken, Wiesen, Sensen, Wipfelfeller, Fliederäste, Birkenstämme, Windkalender, Windows-Fenster, Bildkantplayer, Mikro-Rapper, Lichttraversen, Pickgeräte, Klebenstecker, Stimmgekappte, Frühbeerbte, Dichterdenker, schicke Färben, Pinsel, Schränker, Tintenfässer, bin am Ende. Das finde ich selber lustig. So, und jetzt kommt ein Stück, das heißt Hätte, von Ernetto Brutto und die Knete. Und nochmal ein paar Schreie im Gedenken an die Studierendenproteste 2009. Interview zwischen Salon und Werner von Dänen, in dem es auch um die Studiengebühren und die Proteste rund um den Bologna-Prozess ging. Viel Spaß damit. Was ist passiert? Analyse. Zukunft. Aus einem Gespräch zwischen Salon und Werner von Dänen. Salon is a room auto-organisé born during the student protests und der Besetzung der Akademie der Bildenden Künste 2009 geboren. Und Salon lebt und arbeitet weiterhin in München und an Orten. Welche Geisteshaltung der Bologna-Prozess verkörpert, ist spätestens jetzt völlig klar. Richtet sich meine Kritik früher an zu befürchtende Umsetzungen unliebsamer Ideen, bin ich jetzt mit konkreten Auswirkungen konfrontiert. Der ganze Scheiß. Überfüllte Hörsäle, Tinnitus, Bürokratisierung, Libidoverlust, Elitenbildung, Herzrasen, Atemnot. Da vergeht mir die Lust. Dagegen will ich was tun. So zum Beispiel hier in München. Irgendwer platzierte als schlichte Geste der Solidarität mit Wien ein Banner über dem Eingangsportal der Münchner Kunstakademie. Parallel druckte irgendjemand Flyer mit der Behauptung, die Akademie sei eine zu besetzende. Das Gerücht machte schnell die Runde, man traf sich also tags darauf, Reden wurden geschwungen, ein paar Flaggen geschwenkt, anschließend wurde der Sitzungssaal der Akademie tatsächlich besetzt. Eine Woche später zog man ins Audimax der Universität um. Von der Behauptung zu ihrer Umsetzung war es ein Weg überraschender Leichtigkeit. Überraschende Leichtigkeit. Erst einmal ist ein Rückgriff auf recht konservative Formen des Protests nur logisch. Auf eine Karikatur von Bildungssystem wird formal mit einer Karikatur von Protest geantwortet. Entscheidend ist nun, welche Seite der Karikaturenstreit zuerst verlässt und eine neue Form der Artikulation ihrer Bedürfnisse findet. Die Adressatinnen des Protests reagieren eher mit phlegmatischen Strategien der Hinhaltung, leerer Rhetorik oder stümperhaften Anbiederungsversuchen. Die üblich reaktionäre Langeweile. Auf Seiten der Protestierenden macht die Sache mehr Spaß. Die Intensität der Proteste gebiert Wünsche und Bedürfnisse, die nichts mehr zu tun haben wollen mit den ganzen Imperativen rund um Selbstverwirklichung und ihre blöden Freundinnen, Konkurrenz, Leistungsbewusstsein, Flexibilität, Mobilität und Gemeinschaft. Selbstorganisation. Nein, das sind aber nicht die Freundinnen, sondern Gemeinschaft, Selbstorganisation, kollektive Erfahrungen und andere Formen der Kommunikation bilden in der jetzigen Situation geeignete Techniken. Richtig genutzt. Kann so die Basis für echten Widerstand gegen die verordneten Bologna-Bullshit entstehen. Geht es nicht darum, dass ein an kybernetischen Techniken geschulter Kapitalismus eine alles umfassende Herrschaft errichtet hat? Dass die gerade stattfindenden Privatisierungen und Regulierungen der Schulen und Hochschulen genau den Ort der ideologischen Reproduktion besetzt. Deswegen hat ja auch die Bertelsmann Stiftung den Bologna-Prozess angeschoben. Und nun zu sagen, der Stress ist zu hoch, können wir bitte ein paar Punkte weniger machen? Das trifft den Punkt nicht ganz. An dieser Stelle setzt auch eine Reflexion der eigenen Rolle im System der Bildung ein. Was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Nur die gängigen Verwertungslogiken reproduzieren? Und wenn es ungemütlich wird, nach Updates schreien und weiter karrierefähig zu bleiben, aber das Betriebssystem nie in Frage stellen? Mir ist klar, dass die Bildung das integrative Moment in unserer Gesellschaft darstellt. Bildung beginnt eben nicht erst an der Hochschule, sondern schon im Kindergarten. Hat derzeit viel mit Finanzen und der Biografie der Eltern zu tun. Wenn die nicht auf dem Gymnasium waren, sieht es für die Kinder auch schlechter aus. Mit dem Abitur. Ja, da können die halt kein Abitur machen. Das gesamte derzeitige exklusive Bildungssystem ist ein zu bekämpfendes. Ich lehne es ab, einem unbedingten Funktionieren müssen in fatalistischer Lehnstreue zu folgen. Ich will eine emanzipatorische Form des Lernens, ergebnisoffen, selbstreflexiv und kritisch, die ihre Entsprechung parallel in einer Praxis findet, die sich nicht an angeblichen Notwendigkeiten orientiert. Der Rektor der Innsbrucker Universität nannte die Besetzung sogar Universität im besten Sinn. Das sehe ich auch so. Allerdings muss man zwischen Selbstorganisation und Selbsthilfe unterscheiden. Es wäre Selbsthilfe, die Löcher von Bologna mit Eigeninitiative zu flicken. Selbstorganisation will mehr, nämlich eine Gesellschaftsveränderung gegen den Geist, der hinter Bologna steht und über allem schwebt. Konkret aber bahnt sich an, dass den im Bologna-Prozess gescheiterten Institutionen die selbstinitiierten Studentinnenprojekte höchst willkommen sind. So wäre es beispielsweise möglich, dass neben 70% Entfremdung durch den Bologna-Dienst nach... Was ist passiert? Ja, mit Eigeninitiative zu flicken. Selbstorganisation will mehr, nämlich eine Gesellschaftsveränderung gegen den Geist, der hinter Bologna steht und über allem schwebt. Konkret aber bahnt sich an, dass den im Bologna-Prozess gescheiterten Institutionen die selbstinitiierten Studentinnenprojekte höchst willkommen sind. So wäre es beispielsweise möglich, dass neben 70% Entfremdung durch den Bologna-Dienst nach Vorschrift noch 30% Identitätsstiftung in Freiräumen den Studierenden zugestanden werden. Im Sinne von Selbsthilfe. Wie du sagst, muss man die besetzten Lehrstellen produktiv machen, aber nicht um dem System, das man kritisiert, dann wiederum zuzuarbeiten, sondern um den Spalt, der das Licht hineinlässt, zu vergrößern. Natürlich gibt es jetzt keinen Grund, sich auszuruhen, das sehe ich auch so. Meine Bedürfnisse werden mir erst durch die Intensität der konkreten Ereignisse bewusst. Es ist naiv, darauf zu hoffen, dass meine Wünsche aufgrund irgendwelcher Bittstellungen erfüllt werden. Da bekomme ich nie, was ich eigentlich will. Ich muss das selbst in die Hand nehmen, dafür kämpfen. Sich jetzt in der Hochschule bequem in seinen Status der Besetzung häuslich einzurichten, darf nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Besetzung, das Aufstellen von Forderungen und Petitionen, der Protest an sich sind erst der Anfang und das nicht das Ziel. Ich denke... Die Verhältnisse werden bald klarer vor Augen treten, klarer in Konflikt miteinander treten, angesichts von Bankencrash und der Verknappung natürlicher Ressourcen, mit der Hype einer Wissensgesellschaft umso hoffnungsvoller propagiert. Es heißt, das Wissen sei das Öl des 21. Jahrhunderts und deswegen werden Kriege auch im Wissen geführt werden. Wissen ist Kapital. Der Griff nach den Hochschulen. Das Patentieren selbst von Lebewesen und das auf alle Seinsbereiche ausgedehnte Copyright ist eine Privatisierungs- und Verknappungsstrategie und bereits Teil dieser Kämpfe. Denn nach herrschender Profitlogik müssen Wissen und der Zugang dazu verknappt werden. Das geht Hand in Hand mit einer Kontrolle aller menschlichen Kommunikationswege. Internet, Telefon, öffentlicher Raum. Auch die reformistische Kritik an Punktesystemen oder Prüfungen wird erkennen, dass wir uns bereits mitten in einer dystopischen Science-Fiction befinden. Und weil das für immer mehr Menschen immer klarer wird, gibt es keinen Grund zur Depression. Auf, Brüder und Schwestern, zur Sonne, zur Freiheit. Wenn sich die Konflikte also zuspitzen... Während sich die Konflikte also zuspitzen, werden wir weiterhin in den Ruinen von Patriarchat und Neoliberalismus leben. Um an den Fundamenten zu rütteln, braucht es Ausdauer. Zu lernen, grundlegend anders zu leben, zu denken und zu handeln, um den Widerstand in die nächste Generation zu tragen. Wie kann man dafür solide Grundlagen schaffen? Wie kann man nachhaltiges Wissen produzieren und diese Prozesse und Resultate für alle zugänglich machen? Wie unterscheidet sich dieses Wissen vom elitär-technokratischen Wissen einer Wissensgesellschaft, die sich bereits hier und auf den anderen Kontinenten über die vielen Millionen erhebt, die die Drecksarbeit machen sollen? Ich bin der Produktionsfaktor Humankapital. So eine Scheiße. Es muss klar gemacht werden, dass den Begrifflichkeiten der immateriellen Arbeit rund um Wissens- und Informationsgesellschaft trotz aller gegenläufigen Rhetorik klassische materielle Faktoren zugrunde liegen. Wirklich systemrelevant sind die bis jetzt verursachten Störungen kaum. Ziel muss ein Widerstand sein, der eine solche Störung ist. Sprich, die symbolischen Räume müssen verlassen. An verschiedensten Fronten muss gekämpft werden. Dort verschärft sich der Ernst des Spiels, geht in die unendliche Verlängerung. Die Werkzeuge, die wir uns jetzt bauen, das Wissen, welches wir uns jetzt aneignen, die Gemeinschaften, die sich jetzt bilden. Auf zum Kampfe. Auf zum Kampfe. Das war ein Gespräch zwischen Werner von Delmont und Salon, erschienen in der Bildenden, einer Zeitung der Akademie in Wien, falls es jemand interessiert und jemand es nachlesen möchte. Sehr lesenswert. Als nächstes ein paar kleine Geräusche. Der Song heißt Was ist mit Nebel Straight? Nicht ist im Streit um Radikalität. Nicht so bezeichnet, dagegen einfach wahrscheinlich nicht als solches erkennbar wahrgenommen. Daher, so wie wir erwischt haben. Alle, die die Böden sauber machen. Und vor allen Dingen. Sag es nicht! Sag es nicht! Barack! Nein! Barack! Oh mein Gott! Obama! Und den Lothringer 13 Laden. Hallo Papa! Also als nächstes kommt, das war jetzt übrigens wieder The Colors in Between und, oder die Farben dazwischen oder los colores entre medio. Und als nächstes machen wir ein ganz kleines Stücklein wieder von Fuchs und Hahn, weil die so lustig sind. Und die Mundakrobaten aus Berlin. Und zwar hört sich das so an. Vielleicht erratet ihr, worum es geht. So, das war ein kleines Mundstück, ein, wie ich finde, großes Mundstück von Fuchs und Hahn. Und jetzt, bitte? Achso, mit dem Mund produziertes Stück sozusagen. Jetzt spielen wir ein Stück, das heißt Blume und ist von Phantasma. Ich sitz daheim, gieß meine Blumen. Ich sitz daheim, gieß meine Blumen rein. Ich sitz daheim, ich gieß meine Blumen, ich gieß meine Blumen, ich gieß meine Blumen, ich gieß meine Blumen. Wie schön ist's doch, wie schön. Ich sitz daheim, ich guck, oh ja. Ich sitz daheim, ich guck, oh wie schön, schön. Meinen Blumen und so. Nie mehr, nie mehr, komm auf, wir bleiben hier. Nie mehr geh ich weg von hier. Komm, wir bleiben einfach hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nö, nö. Nicht? Ukulele! gehe jetzt nirgendwo hin. Hallo, hallo? Ah ja. Oh ja. Das war Phantasma mit Blume. Blume. Das war der Hit von letztem Sommer. Berlin auch. Ziemlich großer Hit. Am Meer. Und machen gleich, holt uns jemand ab und wir machen eine Kutterfahrt. Und oh, es ist schön hier. Gib mir mal die Sonnencreme. Meine Haut ist doch so empfindlich. Ich habe doch so viele Muttermale und das Sonnenbrand. Das Mikro. Toll, so eine Radiostation am Meer. Das ist so toll. Wo gibt's denn sowas? Nur hier bei Sarah. Du musst näher ans Mikro, ganz nah. Küssen. Das Mikrofon küssen. Oh, und jetzt geht das Feuer an. Gehe jetzt nirgendwo mehr hin. Bitterkeit, verkappter Groll, ausgeschlossen sein. Durch die Disney-Straßen der Innenstadt und ich sehe nur Fratzen, aber sonst immer ganz freundlich sein. Es ist zum Kotzen. Und du stehst stumm, vor dir ein Land aus Stein, das nackte Grauen im Genick und über dir der Sonnenschein. Denkst du dumm und gehst allein. Durch die Höhe des Grinsens für Network und Barschein. Das reine Leben fährt hart ein Sparschwein, das Dasein. Selbstprekarisierer, Cashflow-Akquirierer, hallo Welt, das ist für dich ein innovativer Experimentierer. Hier gibt's Euro und keine Verlierer. Hoch in den Himmel hinauf, weg nach Birma. Mein iPod ist meine Firma. Unser Wohl, na bitte hoch und bitte schnell. Für Kritiker ein Philosophengestell. Da sagt der eine, puritanische Bankkritik. Der hat den Menschen die Bank im Blick. Sagt er schlank und geschickt, der andere ist gekränkt und geknickt und wird fuchsteufelswild dabei. Was ist Identität? Du hast gewusst, dass alles gebaut ist. Alles glänzt und alles strahlt, bis deine Augen verbrennen. Doch mein Körper bleibt makellos. Desorientiert, ich kann es nicht benennen, ich kann es nicht erkennen, deswegen egal. Algorithmen der Gnade, abgelenkte Pfade, für Rhythmen der Monade und volle Regale. Dahinter nein, dahinter nein, dahinter nein, dahinter nein, dahinter nein, dahinter nein, dahinter nein, dahinter nein. Schallen Ja und Juhu, mein Sein und mein Neid, eine Braut auf Zeit. Zeit, alles glänzt! Meine Augen, da ich keine Ahnung habe, wie ich mich bewegen kann, verharren. In solchen Momenten der Erstarrung glaube ich, hallo. So, das war mal wieder diese Farben dazwischen. Die Crew, die die Farben dazwischen produziert. Und jetzt mal was anderes von einem anderen David aus Wien, nämlich David, der Animationskünstler, Superheld aus Wien, spielt uns seinen Monkey Song. Five little monkeys swinging from the tree, teasing Mr. Crocodile, the nice old man. You can't catch me, you can't catch me. Along comes old Miss Crocodile, quiet as can be. Snap goes the crocodile, oh dear me. Five little monkeys swinging from the tree, teasing Mr. Crocodile, the nice old man. You can't catch me, you can't catch me. Along comes old Miss Crocodile, climbing up the tree, quiet as can be. Snap goes the crocodile, oh dear me. Snap goes the crocodile, oh dear me. Five little riddles in my whole life, must solve them all on my own. The first was complicated, the second was as well. The third I can't remember, the fourth and the fifth, snap goes the crocodile, oh dear me. Ja, das war David. David Kellner ist sein voller Name. David Kellner ist sein voller Name. Schöne Grüße nach Wien. Und mal wieder ist unser kleines Studio hinaus in die Natur geflogen. Wir sind jetzt gerade hier auf Rügen und genießen den 0,5% Ausnahmezustand. 0,5% Ausnahmezustand, weil 95% Alltagskampf auch mal ein Break braucht. Ein bisschen Brandung. Ekstase, Delirium, Drogenmarathon, Verschwendung, Research-Erfolg, Malerei-Ekstase, Aktivistenhimmel. Ich liege auf dem Sand und schaue in den Himmel. Totalverweigerung, Schwärmersucht, nichts, Unruhe 3000. Machtlosigkeit, Gemeinheit, das ist erstaunlich, ja, okay, ich nehme zwei. Ich nehme zwei.

So, das war ein Stück namens Mädchen von Lea Steffens. Jetzt kommt das Junge, jetzt kommt das Lied Junge, ebenfalls von Lea Steffens. Voilà. Bube, Steppke, kleiner Junge. Buben, Steppken, Jungs. Bübchen, Junge, Knabe, Bube. Jungen, Knaben, Buben, braver Junge. Sängerknabe, Sängerknaben, Sopranist, Sopranisten. Wunderknabe, Wunderknaben, Piccolo. Zeitungsausträger, Zeitungsausträger, ein Job als Zeitungsausträger haben. Zeitungen austragen, Prügelknabe, Prügelknaben, jemanden zum Prügelknaben machen. Arbeitsknecht, Arbeitsknechte, Balljunge, Ballbube, Balljungen, Ballbuben, Bürogehilfe, Bürogehilfen, Chorknabe, Chorknaben, Laufbursche, Laufjunge, Bote, Laufburschen, Laufjunge, Boten, Liebkind, Goldkind, Goldjunge, Ministrant, Messdiener, Ministrantin, Messdiener, Oberschüler, Oberschülerin, Oberschüler, Oberschülerinnen, Pfadfinder, Pfadfinder, Pizzabote, Pizzaboten, Schiffsjunge, Schiffsjungen, Schuhputzer, Schuhputzer, Strichjunge, Stricher, junger Mann, der Prostitution nachgeht, Strichjungen, Stricher, Waisenknabe, gegen ihn bin ich ein Waisenknabe, Bauernjunge, drei Käse hoch, Knirps, Einschüchterungstaktik, Geburtstagskind, Handlungsdiener, Handelsdiener, Jugendschwarm, attraktives Mädchen, Mädchenschwarm, Muttersöhnchen, Neue, Pagenfrisur, Pagenkopf, Schlägertyp, Rüpel, Schulsprecher, Stallbursche, Strahlemann, er ist ein toller Kerl, Junge, sei artig, na los, trau dich, na geh, mach schon, Menschenläuse, männliches Aushängeschild, Netz mit Entscheidungsereignissen, Netz von Personen in hohen Positionen, Seilschaft, etwas angeben, Aussagen, das angeben, wie oben angegeben, er sagte aus, er habe früher als Strichjunge gearbeitet. Das war der Song Junge von Lea Steffens. Und jetzt kommt ein Beitrag von Julia und Luitgard, die ihr Diplom gemacht haben zu zweit. Und dann ist es ein Multiplom geworden in der HFBK. Und wir hören jetzt einen Live-Mitschnitt von der Prüfung, die damals im FSK gesendet wurde. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen bei HFBK Indoor Out. Outdoor In. Wir senden heute live aus der HFBK in unserem Außenstudio. Und wir haben eine Sondersendung anlässlich unseres Multiploms. Gerade findet die Werkpräsentation statt im Bibliotheksvorraum. Wir begrüßen alle, die sich dort eingefunden haben und aber auch alle Hörer an den Radios auf FSK 93,0. Und an den Computern im Livestream auf fsk-hh.org. Außerdem könnte man es auch über Kabel hören auf 101,4 MHz. Und ihr könntet auch zum Beispiel euer Telefon auspacken und uns Prüfungsfragen stellen. Aber du weißt ja, wie das ist mit Fragen, wenn sie einem gestellt werden, ne? Ja, das stimmt. Wenn werden dir mal Fragen gestellt, dann... Hallo. Hallo. Ich habe hier eine Aktionskarte. Demonstriere Skrupellosigkeit und eine Persönlichkeit. Ja. Kauf dir eine neue Begabung. Okay, und welche Begabung hätten Sie gerne? Und gründe eine Künstlergruppe und gib ihr einen Namen. Oh, das ist, passt sehr gut ins Thema, weil das ist ja auch, diese Benennungen sind genau das, worum es uns ja in der Sendung heute auch geht. Kategorien und Rollen, in die man schlüpfen kann, in die wir gesteckt werden oder die wir uns selber aussuchen. Und welchen Namen würden Sie der Künstlergruppe geben? Schreibe eine neue Aktionskarte. Oh, das ist, das geben wir das weiter an alle unsere Hörer. Bitte schreibt doch Aktionskarten für das Spiel Modifizierte Spielregeln. Und bringt sie im Bibliotheksvorraum vorbei. Super, tschüss. Tschüss. So, wir sind jetzt live auf Sendung in unserem Studio mit der Kommission und führen das Kolloquium. Wir hatten jetzt gerade eine ganz interessante Frage, ob wir, was wir studiert haben eigentlich. Genau, eigentlich ging die Frage darum, was wir studiert haben. Und das ist eine total interessante Frage. Eine Überlegung war, dass wir das studiert haben. Und das stimmt, wir haben uns sehr mit den Strukturen auch beschäftigt und mit dem, wie kann studiert werden, wie wollen wir studieren, was sind unsere Wünsche für unser Studium und haben uns da sehr genau Gedanken dazu gemacht. Aber natürlich ging es jetzt, wir haben auch vieldimensional studiert, das heißt, es ging über diese eine Frage natürlich hinaus auch. Und wir haben uns damit auch beschäftigt, wie würden wir uns einen Ort zum Studieren wünschen, einen Ort zum Zusammenarbeiten und sind dabei, haben in einer Gruppe das auch sehr viel gemacht. Genau, also dieses Studieren bezieht sich ja nicht nur auf eine Hochschule, sondern überhaupt auf das Leben. Wie will ich nicht, wir machen dann wenig Trennung zwischen Studieren und Arbeiten und Leben und Wohnen und allem. Dann ging es darum eigentlich, wie will ich leben und wie kann ich arbeiten, was brauche ich dafür und was wünsche ich mir dafür. Und die Räume, die wir brauchen, haben wir dann uns gesucht und ein Raum war die Gruppe, die sich dann auch gefunden hat. Genau, und in dem weiteren Kontext natürlich, wie sehen die Strukturen aus, die Strukturen des Studiums oder die Strukturen, die einen geprägt haben, sei es irgendwelche Normen, Regeln, Regelwerke, was hat einen geprägt als Menschen und wie sieht das aus, wie ist das veränderbar, gibt es da Möglichkeiten, dann unter anderem auch, was sind, also jetzt mal auf Kunst zu kommen, dann wie ist das mit der Kunst, wie sind da die Verhältnisse, die Strukturen? Wie sind da die Regeln und Normen, die Kategorien, in die verschiedene Arbeitsweisen dann eingeordnet werden? Genau, und wie... Die Antworten sind noch im Prozess sozusagen. Also wir haben natürlich schon einige Antworten. Die Frage kam jetzt gerade noch von jemandem hier im Raum. Die Frage von einem Professor hier im Raum war, ob wir Antworten auf diese vielen Fragen haben. Und so Fragen beantworten sich ja auch immer viel im Umkreisen von diesen Fragen. Viele Fragen haben ja nicht einen Punkt, der dann die Antwort ist. Eine Antwort ist viel, viel dimensionaler. Alles auf einen Punkt zu bringen, wäre für unsere eine Verkürzung. Ja, für unsere für unsere Arbeitsweise auf jeden Fall eine Verkürzung. Genau. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir die künstlerische Praxis oder auch die kritische Praxis, was wir eigentlich fast auch gleichsetzen können, darin sehen, dass wir Zeichensysteme oder Wertesysteme, Normen betrachten. Und da ist das Studium halt, weil wir uns in diesem Bereich auch bewegt haben, natürlich. Wir haben uns jetzt über 5 Jahre an einer Kunsthochschule bewegt. Und da ist dann ja auch klar, dass es sich immer wieder auch um Kunst handelt. Oder ja, dass wir um auch Studieren, um Kunst, um Zusammenarbeit. Das sind unsere Themen, die eigentlich auch in diesem großen Buch dann vorkommen. Wir haben eine Sprecherin. Von hier aus könnt ihr gerne auf Sendung bleiben. Ich habe auch eine Frage. Ne? Wenn ich das recht verstehe, habt ihr euch ja mit, sagen wir mal, dem Spannungsverhältnis beschäftigt, was an Kunststudierende ergeht, ne? Zwischen der Tatsache, dass man sich als Künstler alleine einen Stil, eine Arbeitsweise, einen Ausdruck und so weiter im Prinzip zulegen muss, ne? Und andererseits mit der Situation, dass ihr gemeinsam in einer Klasse seid, dass ihr an der Kunsthochschule mehrere seid, ne? Und ihr habt euch ja für was Bestimmtes entschieden. Das hat ja auch mit den Strukturen zu tun. Könnt ihr vielleicht dazu noch mal was sagen? Dieses Gemeinsam ist was total Wichtiges in unserer Arbeitspraxis. Und wir sind ja eigentlich nicht nur in der Kunsthochschule immer schon gemeinsam, sondern auch die überhaupt in der Welt sind wir eben gemeinsame Wesen. Und ich würde sagen, wir haben uns schon intensiv tatsächlich damit beschäftigt, mit dieser Rolle, die auch Künstlerinnen gesellschaftlich, also das sieht man ja auch in dieser theoretisch-praktischen Arbeit, einnehmen können, einnehmen sollen vielleicht sogar auch, traditionell einnehmen sollen. Ja, dass dieser Geniekult ein Einzelkünstler, der heraussticht aus allen kleinen Versuchskünstlern. Und dass das eben nicht unsere Arbeitsweise ist. Genau, dass wir nicht als Einzelpersonen dastehen wollen und herausstechen wollen, sondern dass wir auch uns, dass wir das Unsichtbarwerden interessant finden. Und dass die künstlerische Praxis, eben diese kritische künstlerische Praxis des gemeinsamen Erkundens von Zeichensystemen oder von Strukturen, von Regelwerken, dass das auch mehrerer Bedarf immer. Ich habe einen Blickpunkt, jemand anderes hat einen weiteren Blickpunkt. Also ich habe wahrscheinlich schon mehrere Blickpunkte, aber... Warum denn nur zwei und keine ganze Gruppe? Wir sind eine ganze Gruppe, aber wir sind in unterschiedlichen... Wir haben nicht alle gleichzeitig angefangen zu studieren. Und sind in unterschiedlichen Fachbereichen auch. Also Wir sind auch offen und unabgegrenzt. Das wabert immer so ein bisschen. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Aber der Kern, würde ich sagen, sind... 8 bis 12 Leute, die sich regelmäßig treffen. Wir hatten am Anfang regelmäßig Treffen hier an der Hochschule und haben uns jetzt aber außerhalb Räume gesucht. Und das wird auch nach dem Studium weitergehen. Oh, welcome in Radio 226. Von Raum 226, Le Radio de la Culture Visuelle. Welcome, we have guests. We are currently listening to Dum Dum Dum. Das war ein Mitschnitt aus dem Multiplom und wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend. Wir spielen gerade ein Live-Stück ein von Nein und Neid. Die spielen am Freitag auch im Südblock, abends um 11. Ditte ist jetzt so ein kleines Hausgeschnitzel. Und viel Spaß noch weiter mit dem Radio. Danke, tschüss. Und weiter im Kollektiv und nicht alleine und so weiter. Alles glänzt. But most of them work most of the time on automatic pilot. Gras sind. From up to down. The act of falling has come to include an ability to adapt variables of distance, position and direction. To adapt the variables of distance, position and direction. The passage. There will be a my surprise. Und immer noch befangen. Master Price is shit anyway. Du Master, ich danke dir. Du ich danke dir. Was ich eben noch sagen wollte, die Meisterklassenpreiskommission ging um und ich wollte noch was zum Multiplom sagen, dass mich nämlich unsichtbar sein auch sehr beschäftigt und mich das sehr inspiriert hat für Diplome, die in Zukunft anstehen in Gruppen und überall. Ja. Diplome machen Angst und Prüfungen generell. Ich fand es, ja, es war auch sehr zu merken irgendwie, dass die Kommission irgendwie da drin war und komische Fragen gestellt hat. Und es ist jetzt irgendwie auch fast so am Schluss von der Sendung. Und es passt auch ganz gut. Prüfungen, Meisterpreis, Diplom, Traurigkeit. Aber damit es nicht zu traurig wird, sondern sich ins Romantische verzieht, kommt jetzt noch was auf Portugiesisch von Tino. Romantisch von Tino. Ah, insensate. Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o meu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desamado. Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão. A só sinceridade, quem semeia vento, diz a razão, corre sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Vielleicht ist es jetzt Zeit zu gehen. Es ist jetzt Zeit zu gehen, vielleicht bald. Wir haben alle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben alle gewonnen. Das Mensch, der Postdiskurs will, dass ich gerne stusche, wenn es mal um Offenheit geht oder sich um persönliche Betroffenheit dreht. Schnell was anderes erzählt. In einem Land vor eurer Zeit waren wir frisch und gewillt. In dem leisteten Pionierarbeit. Ich war das Erste, das es sich verschärfte. Wo ist Kulturmonopol? Nicht du. Wer ist Kulturmonopol? Kreation und Depression. Kreation und Depression. Zur Verlängerung beglückwünschen. Es ist schön, dass Sie so viel Zeit haben hier. Wir wollen gar nicht mehr weg aus diesem wunderschönen Radio, diesem ruhigen Ort, abseits vom Ausstellungstumult und... Ein Stick. Moment. Naja, wir können noch weitermachen. Der nächste Beitrag ist im Entstehen. Es beginnt die angenehme Trödelei. Und wir bevorzugen den Müßiggang. Zeit zu nutzen, grüße ich alle Lieben, den Salon, Werner von Delmont, meine Mutter, Stefan, Sebastian, Mitra, Shirin, Isabella, Julia, Michaela, Karin, Stefan, Christian, Sarah, less than a minute, Sarah. Es reicht. Oma, wenn du noch leben würdest, würde ich dich grüßen. Ich grüße dich auch so. Ich bin dabei froh. Tschüss.